Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 428 an Schiller. Schon mittwochs hatte ich ein Blatt an Sie diktiert, und heute fing ich an, etwas dazu zu fügen. Dadurch wurden aber meine Äußerungen so konfus, dass ich es noch einmal redigieren muß. Es soll morgen Abend mit der reitenden Post abgehen. Von Schlegeln weiß ich so viel, dass er nach Ostern über Berlin nach Dresden gehen will. Künftigen Winter wird er aber wieder in Jena sein. Wenn ich hinüberkomme, werde ich den Vorschlag tun, dass Sie ihn vor seiner Abreise noch ein paar Mal sehen, damit er nicht etwa aus Unmut seine Beiträge, die ich doch nicht gern entbehren möchte, Ihrem Almanach entwende. Leben Sie recht wohl und behalten mich lieb. Weimar am 24. Februar 1798. Geh!